Der Paw Patroller ist weg. Ryder und Rocky waren schon seit dem frühen Morgen dabei, den Robohund zu reparieren, der immer am Steuer des Paw Patrollers, ihrer rollenden Einsatzzentrale, saß. Jetzt versuch's nochmal. Das sah noch nicht so gut aus. Hat nicht geklappt. Und wie sieht's mit den Düsen aus? Auch nicht besser. Wir müssen weiter reparieren. Im Nachbardorf saß Bürgermeister Besserwisser unterdessen vor dem Fernseher, während seine Kätzchen um ihn herumtobten. Hört mit dem Unsinn auf. Ich sehe gerade meine Lieblingsserie. Cassandra, die kratzige Katze. Die finde ich besonders gut, weil sie so böse ist. Er wollte sich gerade etwas Popcorn in den Mund stecken, als eines der Kätzchen einen Satz machte, ihm das Popcorn abjagte, aber dann mit den Pfoten auf der Fernbedienung landete. Was? Das gibt's doch nicht! Mach den Fernseher wieder an! Doch die Fernbedienung lag nun auf der Erde und war kaputt. Ich verpasse meine Lieblingsserie. Ich brauche einen neuen Fernseher. Und ich weiß auch, wo ich den allergrößten Fernseher finde. Er hat sogar 18 Räder und eine Hupe hat er auch. Kapiert? Nein. Ich meine den Paw Patroller. Der Paw Patroller stand an diesem Tag genau vor der Einsatzzentrale. Marshall, Sky, Rubble, Zuma und Chase hatten Ryder versprochen, ihn gründlich sauber zu machen. Und Sky kam gerade mit 4 Bürsten unter den Pfoten herangeflogen. Seht mal, ich bin die fliegende Waschanlage! Schon schrubbte sie das Dach. Ja, ganz schnell. Keiner der Fellfreunde sah Bürgermeister Besserwisser und seine Kätzchen, die sich leise anpirschten. Holt eure Wollknäuel raus, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Die Kätzchen machten sich bereit. Jedes von ihnen trug einen kleinen Anzug. Und jeder dieser Anzüge erinnerte an die Einsatzanzüge der Fellfreunde. Jetzt feuerte das erste Kätzchen ein Wollknäuel aus dem Katapult, das es auf dem Rücken trug, und traf Chase. Au! Wo ist das denn hergekommen? Das nächste Knäuel bekam Rubble ab. Dann war Zuma dran. Wollknäuel? Ich seh mal nach, wer hinter dem Busch sitzt. Doch das Kätzchen lief einfach um den Busch herum und feuerte das vierte Knäuel ab. Dieses Mal auf Sky, die gerade angeflogen kam. Jetzt hatte Chase den Missetäter entdeckt. Hab dich! Aber das Kätzchen in dem blauen Einsatzanzug war schneller und nahm Reißaus. Die Fellfreunde rannten hinterher, quer über die Wiese, bis sich das Kätzchen in einem ausgehöhlten Baumstamm versteckte und dann in einem großen Bogen zu Bürgermeister Besserwisser zurücklief. Die habt ihr perfekt weggelockt. Ein perfekter Plan. Ich habe eben immer die allerbesten Einfälle. Und ich bekomme immer, was ich will. Er und die 6 Kätzchen verschwanden im Paw Patroller. Und dann fuhren sie los. Gut gemacht, meine Chaos-Kätzchen. Was die Kätzchen allerdings nicht so gut konnten, war Autofahren. Etwas langsamer fahren. Nicht so schnell, nicht so schnell. Guckt auf die Straße. Der Paw Patroller legte sich scharf in die Kurve. Und der Bürgermeister, der es sich auf einem Drehstuhl gemütlich gemacht hatte, wurde hin und her geschleudert. Ein bisschen langsamer und vorsichtig. Irgendetwas fehlt noch. Ja. Schnell hängte er 2 Spielzeugmäuse an den Rückspiegel. Schon viel besser, nicht wahr? Dann mache ich mal meinen neuen Fernseher an. Erwartungsvoll griff der Bürgermeister nach der Fernbedienung. Oh, der ist ja noch viel größer, als ich dachte. Ryder und Rocky waren immer noch dabei, den Robohund zu reparieren. Er bellt und läuft jetzt richtig. Nur die Düsen funktionieren nicht. Komm mal mit, Robohund. Gemeinsam liefen sie hinaus. Mal sehen, wie du den Paw Patroller fährst. Moment. Der stand doch hier. Wo ist der denn hin? Das weiß ich auch nicht. Hä? Aber nun entdeckte Ryder das Wollknäuel, das vor ihm auf dem Boden lag. Ich ahne was. Jetzt kamen auch die anderen Fellfreunde zurück. Ich bin total sauer auf die Kätzchen. Ärgere dich nicht mehr. Jetzt sind wir sie los. Und waschen weiter unseren... Paw Patroller! Oh, wir haben ihn doch nicht so doll gewaschen, dass er sich aufgelöst hat. Nein, habt ihr nicht. Jemand hat ihn sich genommen und ich weiß auch schon wer. Ich habe ein Wollknäuel gefunden. Glaubst du, wir kriegen ihn zurück? Das weiß ich sogar. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol und Robohund zur Zentrale. Ryder braucht uns! Alle rannten zu dem gläsernen Fahrstuhl hinüber. Und Marshall hatte es so eilig, dass er über einen der Wischeimer mit Seifenwasser stolperte, der ihm prompt über den Kopf rutschte. Hey, das blubbert! Der Fahrstuhl fuhr los und die Fellfreunde machten sich einsatzbereit. Sie schlüpften in ihre Anzüge mit den Rucksäcken und Helmen und im Nu waren sie oben. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, meine Freunde und Robohund. Bürgermeister Besserwisser hat unseren Paw Patroller entführt. Wir müssen uns beeilen. Chase, du suchst mit deiner Spionkamera nach ihm. Das ist ein Fall für Chase. Sky, die Düsen von Robohund sind noch kaputt. Du fliegst ihn mit deinem Hubschrauber zum Paw Patroller, damit er ihn fahren kann. Ich heb jetzt ab! Keine Angst, Robohund. Ich passe gut auf dich auf. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder rutschte die Stange hinunter zu seinem roten Quad mit den dicken schwarzen Reifen. Chase und Sky nahmen lieber die Rutsche mit den vielen Kurven, die bis ins Erdgeschoss reichte. Dort sprang Chase in sein Polizeiauto und Sky in ihren Hubschrauber. Der Robohund hing an einem Seil direkt darunter und Sky hob mit ihm ab. Mit Ryder an der Spitze rasten sie über die Brücke und dann auf die große Landstraße. Chase, schick die Kamera los. Wuff, Kamera, such den Paw Patroller. Die Spionkamera hob ab und bereits wenig später hatte sie die rollende Einsatzzentrale entdeckt. Das Kätzchen in dem orangefarbenen Einsatzanzug bemerkte die Kamera als erstes. Was ist? Haben sie uns doch gefunden? Wir müssen das Ding abhängen. Los, gib Gas! Oder vielleicht lieber doch nicht. Langsamer! Die Kätzchen taten ihr Bestes, aber das Gaspedal klemmte. Der Paw Patroller wurde noch schneller. Und jetzt öffnete sich sogar die Einstiegsrampe. Das wird ja immer schlimmer! Bürgermeister Besserwisser rollte auf seinem Drehstuhl quer durch den Paw Patroller. Und fuhr jetzt auf die geöffnete Rampe zu. Doch das Kätzchen im blauen Anzug drückte im letzten Moment auf sein Katapult und schleuderte dem Bürgermeister ein Seil hinterher, das sich um ihn herumwickelte. Auch die anderen Kätzchen kamen nun angerannt und dem blauen Kätzchen zu Hilfe. Moment mal, wer fährt denn jetzt? Niemand. Die Spionkamera übertrug die Bilder auf Ryders Pawpad. Er fährt Schlangenlinien. Und da ist der Bürgermeister. Fahr rechts ran. Sky, versuch den Paw Patroller einzuholen. Auf geht's, Robohund! Ja! Sky flog eine Kurve, während Chase und Ryder kurz anhielten. Los, spring rüber! Ein Satz und schon saß Chase hinter Ryder auf dem Quad. Es ist schön, mal bei einem anderen mitzufahren. Das sah Bürgermeister Besserwisser ganz anders. Ryder verfolgt uns! Los, gib Gas! Das taten die Kätzchen auch. Allerdings so abrupt, dass der Paw Patroller sich um sich selbst drehte und dann in die andere Richtung fuhr. Vorsicht! Ryder konnte gerade noch ausweichen. Da hast du super reagiert, Ryder. Der Bürgermeister saß immer noch angebunden in seinem Drehstuhl. Verflixt, ich komm hier nicht raus! Halt runter vom Gas! Das klappte aber nicht. Im Gegenteil. Und langsam merkte auch der Bürgermeister, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht stimmte. Der Bürgermeister? Hilfe, Ryder! Wir werden immer schneller! Wir kümmern uns drum. Die Sache ist viel ernster, als wir dachten. Ryder lenkte sein Quad so nah wie möglich neben den Paw Patroller. Versuch, mit deinen Saugnapfpfoten an Bord zu klettern. Saugnapfpfoten! Achtung, Ryder, ich springe! Der kleine Polizeihund heftete sich an die Seite des Paw Patrollers. Super, das war toll! Dann kletterte er hinauf aufs Dach. Das wurde aber auch Zeit. Doch niemand beachtete den Bürgermeister. Sky, kannst du Robohund näher ranbringen? Ja, klar! Sky flog so nah heran wie möglich, während Chase von außen eine Luke im Dach öffnete. Und einsteigen bitte! Vorsichtig ließ Sky den Robohund hinunter, machte ihn los und drehte ab. Jetzt kletterte auch Chase durch die Luke und lief sofort nach vorne. Na sag mal, Kätzchen, könnt ihr denn überhaupt... Ich gehe nicht näher ran. Ich habe eine Allergie. So, Kätzchen, mach Platz für Robohund. Dazu hatten die Kätzchen aber keine Lust. Also griff Chase kurzerhand nach einem Wollknäuel. Huhu, Kätzchen. Ich hab hier was. Holt es euch! Begeistert jagten alle sechs Kätzchen dem Knäuel hinterher. Und der Robohund hüpfte hinter das Steuer. Ihr habt es geschafft. Ja, nun, sieht aus, als hätten die Hunde uns gerettet. Aber so weit war es noch nicht. Oh nein! Ryder! Das Gaspedal klemmt. Ich komme rein, Chase. Quad, du musst jetzt alleine fahren. Ryder betätigte einen Hebel. Und? Na. Und sprang dann mit einem Riesensatz hinüber auf die geöffnete Rampe. Geschafft. Willst du mich etwa einfach so auf diesem blöden Stuhl sitzen lassen? Genau das habe ich vor. Jetzt gab es erst einmal Wichtigeres. Schnell lief Ryder nach vorn und hatte das Problem sofort erkannt. Ich weiß schon, woran es liegt. Ein kräftiger Ruck reicht. Chase? Alles klar. Wuff! Seilrutsche! Das Seil sauste durch die Luft, heftete sich an das Gaspedal. Chase zog daran und das Gaspedal war wieder frei. Super gemacht, Chase. Danke, Ryder. Robohund, tritt auf die Bremse. Der Paw Patroller kam zum Stehen. Alle waren erleichtert. Besonders Bürgermeister Besserwisser, auf dem die sechs Kätzchen herumtobten und mit dem Wollknäuel spielten. Na los, runter mit euch. Ryder machte den Bürgermeister los. Das nächste Mal kaufen Sie sich einfach einen neuen Fernseher. Ich muss mich wohl bei dir und den Hunden bedanken, dass ihr mich gerettet habt. Wenn Sie sich wirklich bedanken wollen, räumen Sie das Chaos im Paw Patroller auf. Ach. Aber Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Stimmt's, meine Freunde? Fellfreunde! Doch die hockten vor dem großen Fernseher. Es lief nämlich ihre Lieblingssendung. Der Bürgermeister hatte eine gute Idee. Dürfen wir hier gucken? Ja, klar dürft ihr. Ihr seid einfach die besten Rettungshunde. Entschuldigung, hier liegen überall noch Katzenhaare. Chase nieste so doll, dass er in den Armen von Bürgermeister Besserwisser landete, der gerade den Boden wischte. Danke, dass Sie mich aufgefangen haben. Gern geschehen, Chase. Gemeinsam machten sie sich auf den Rückweg in die Einsatzzentrale. Und Ryder und die Fellfreunde freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.